Mein kleines Stück vom Himmel. Ein Feature von Shader Jahan Bin und Ricke Hutt. Wie heißt du? Shader. S-H. Shader. Shader. War dein Fötzelsdato? Wann bist du geboren? 20/07. Am 20. Juli 1984. Neu kommen direkt in Norge. Wann seid ihr nach Norwegen gekommen? Vor 4 Monaten. Dann seid ihr im Oktober, November gekommen. Welche Aufenthaltserlaubnis habt ihr? Das verstehe ich nicht. Seid ihr Flüchtlinge? Wie lange habt ihr im Iran studiert? 4 Jahre. Ich 3 Jahre. Er war im Iran im Gefängnis. During the university, deshalb konnte er nicht zu Ende studieren. Ihr müsst den norwegischen Sprachtest machen. Erst Stufe 1, dann Stufe 2 und 3. Und dann gibt es noch den 4. Test, damit ihr in Norwegen studieren könnt. Das ist ein langer Weg. Willkommen auf dem Flughafen Oslo. Wenn Sie einen Weiterflug in Norwegen gebucht haben, müssen Sie mit Ihrem Gepäck durch den Zoll und neu einchecken. Nadia und ich sind am 20. Oktober 2010 in Oslo angekommen. Fast 6 Jahre sind vergangen, seit wir uns das erste Mal getroffen haben. Vor 4 Jahren wurde Madja aus dem Gefängnis entlassen. 2 Jahre ist es her, seit wir den Iran verlassen haben und über die Berge in die Türkei geflohen sind. Wir konnten uns noch nicht mal verabschieden. Mein Hochzeitskleid hängt unbenutzt in meinem Zimmer in Teheran. Wir haben Einladungen für ein Fest verschickt, das nie stattgefunden hat. Fast 2 Jahre haben wir in der Türkei um Asyl gebeten. Aber die Türkei war kein sicherer Ort für uns. Menschen verschwinden, leben in Angst, sind schutzlos. Ich habe Geschichten von Leuten gehört, die im letzten Moment aus dem Flugzeug gezerrt und in den Iran abgeschoben wurden. Ich habe mich nicht sicher gefühlt, bis das Flugzeug in der Türkei gestartet war. Wir kamen in Oslo an, jeder mit einem Koffer und einem Rucksack. In Oslo, the weather was cold and windy. Es war kalt und windig. Obwohl es noch früh am Tag war, war es dunkel. Wir wohnen im 7. Stock eines großen Wohnblocks. Viele alte Leute leben da und ein paar junge Ausländer. Wir fangen hier ein neues Leben an, Madja und ich. We are beginning a new life here, Madjar and I. October 31st. 31. Oktober. Das Internet funktioniert noch nicht. We will be starting school. In 3 Wochen beginnt die Schule. Camilla, unsere Beraterin von der Stadtverwaltung, hat uns Plätze in einem Intensivkurs Norwegisch besorgt. Sie sagt, dass es schwierig für uns wird. Heute Morgen hat mich Madja gefragt, ob wir ein bisschen Bus fahren wollen. Ich war überrascht und glücklich. Normalerweise möchte Madja immer zu Hause bleiben. We took bus 361. Wir haben den Bus 361 genommen, the bus after 3 stops. Sind nach 3 Stationen ausgestiegen, haben einen anderen Bus genommen und dann noch einen. We continued like that all day. Das haben wir den ganzen Tag lang gemacht, ohne zu wissen, wohin wir fahren. Wir haben eine Gegend mit asiatischen Läden entdeckt. Ich habe Koriander gekauft. Wir sahen Plakate für eine Halloween-Party und wollten am liebsten gleich hingehen. The sun was shining. And the sky was blue. Die Sonne schien und der Himmel war blau. Sind Sie soweit? Atmen Sie tief ein und halten Sie den Atem an. Atmen Sie weiter. Und nochmal tief einatmen, den Atem anhalten und weiteratmen. That's it. Okay. Can you please tell me, warum muss ich diese Tests hier machen? Wir machen jetzt zwei Aufnahmen von Ihnen. Und dann untersuchen wir noch auf Tuberkulose. Jeder, der nach Norwegen einwandert, muss das machen. Hallo, the weather. When I talk to my mother, wenn ich mit meiner Mutter telefoniere, sprechen wir immer über das Wetter. She follows the weather in Oslo. Sie will immer wissen, wie das Wetter in Vesli ist. Ich erkläre ihr, dass Vesli ein Stadtteil von Oslo ist. Vor kurzem hatten wir noch minus 22 Grad. Das habe ich noch nie erlebt. Meine Mutter ist nicht die Einzige, die anruft. Matja und ich haben einen Blog, wo wir über Menschenrechtsverletzungen im Iran berichten. Das haben wir früher auch gemacht. Deshalb mussten wir aus dem Iran fliehen. Wir schreiben über Leute, die im Gefängnis sind. Manchmal ruft uns sogar jemand aus einem Gefängnis an. Wir schreiben auf, was die Leute uns erzählen und stellen es ins Internet. Gedichte, Artikel, Berichte aus der Hölle. Das ist die Stimme eines jungen Mannes. Er ruft aus dem Evin-Gefängnis an, einem der schlimmsten auf der ganzen Welt. Dieser Mann wurde während einer friedlichen Demonstration verhaftet und zu 6 Jahren Gefängnis verurteilt. Er liest ein Gedicht. Wenn dein kleines Stück vom Himmel nur der Blick aus einem winzigen Dachfenster ist, wie kann ich dir sagen, was ich fühle? Das Leben im Gefängnis ist wie Bergsteigen. Nur deine Gedanken lassen dich überleben. Wenn der Wärter an deine Zellentür klopft, kannst du die Menschenrechte vergessen. Wir haben ein Problem. Aus dem Wasserhahn kommt kein Wasser. The water don't go. Aha. Try something to open it, but it doesn't work. Wir haben schon versucht, was zu machen. Es hat aber nicht geklappt. Manager of apartment. Der Hausverwalter kann kein Englisch. Aber er hat mir gesagt, dass es da jemanden gibt, der Sachen repariert. Das ist der Hausmeister. Wachtmeister? Aha, ja. Ist es? Okay. I don't have his number either. Ich habe seine Telefonnummer auch nicht, aber ich kann mich danach erkundigen. I have no history. Ich habe hier keine Geschichte, no memory, keine Erinnerungen, no connection, keine Familie, no language, keine Sprache. Ich bekomme Briefe, aber ich verstehe sie nicht. Ich brauche selbst für die einfachsten Dinge Hilfe. Kleine Probleme werden groß. Ich frage mal nach und rufe dann den Hausmeister an. Hallo, hier Camilla Haschle vom Eingliederungsprogramm. Sprechen Sie Englisch? Ist das Ihre Enkelin? Nein, meine Tochter. Kennt sie diesen Ort? Ja, das ist der Königspalast. Für mich ist es spannend, so nah an den Palast ranzukommen. Woher kommen Sie? Vom Iran. Kennen Sie den Iran? Ja, ich war da mal. Heute habe ich den Königspalast besucht. Ich habe erwartet, dass die Wachposten ihre Waffen auf mich richten würden, wenn ich zu nahe komme. Aber das haben sie nicht getan. Im Iran schießen sie auf dich, wenn du irgendwo zu nahe rankommst. Ich habe einen Mann getroffen, der schon mal im Iran war. Ich erinnere mich an den Schah. Und ich erinnere mich an die Revolution, als Khomeini an die Macht kam. Es ist merkwürdig, wie stark die Unterstützung für das Mullah-Regime ist. Man fragt sich, ob es auch eine demokratische Bewegung gibt. Aber das ist schwer zu sagen. Der Iran manövriert sich in eine sehr gefährliche Situation. vor allem wegen des Streits um die Atompolitik. Iran und Nordkorea sind heute die Bösen. Im Iran gibt es auch viele Hinrichtungen. Im Iran, in China und in den USA. Barfuß gehen, bunte Kleider tragen, singen, tanzen, schwimmen, Fahrrad fahren. Das alles ist für Frauen verboten im Iran. Take care. Pass auf, sonst schnappt dich die Kleiderpolizei. Die Sommerpolizei bestraft dich, wenn du dir eine Sonnenbrille ins Haar steckst. Nimm dich in Acht vor der Tanzpolizei und der Fahrradpolizei. November 27. 27. November. Vor einem Monat und 7 Tagen sind wir nach Norwegen gekommen. Matja und ich haben mit dem Norwegischkurs angefangen. Wenn es gut läuft, können wir uns in 1,5 Jahren um einen Studienplatz bewerben. This means that the river here, an island. Jeg heter Sheida. Ich heiße Sheida und komme aus Iran. Jeg bor på Vestli in Oslo. Ich lebe in Oslo, im Stadtteil Vestli. Okay, start with Oi. Hei. Hei. Hei. Hei. Hei. Au. Au. Sau. Sau. Snau. Snau. Da blir ei. Ei. Nei. Nei. Nei. Nei. Was hat er nicht gekonnt? Als ich klein war, war mein liebster Zeichentrickfilm Vicky und die starken Männer. They lived in Norway. Man hat mir erzählt, dass die Wikinger in Norwegen lebten. I remember thinking, damals habe ich gedacht, I want to go there too. Da möchte ich auch hin. Du bist neu hier. Soll ich dir zeigen, wie die Waschmaschine funktioniert? Ja, bitte. I met my neighbor today. Heute habe ich meine Nachbarin getroffen. Next to the washing room. Waschen darf man von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends. An diese Regel muss man sich halten. I like the company of older people. Ich mag die Gesellschaft älterer Leute. Safe. Bei ihnen fühle ich mich sicher. There is a long list of rules on the wall. An der Wand hängt eine lange Liste mit Regeln. From 8 till 10 Montag till Freitag. Waschen darf man von 8 bis 20 Uhr, Montag bis Freitag. Die Bürste ist dazu da, um Flusen zu entfernen, von der Tür und der Gummiunterlage. Today I was not in a good mood. Heute ging es mir nicht so gut. Ich war müde. In letzter Zeit habe ich mich oft so gefühlt. Wir haben viel zu tun. Der Norwegischkurs, die Hausarbeit und dann müssen wir unseren Blog am Laufen halten. Matja ist auch müde. Vielleicht hat es damit zu tun, dass die Sonne nicht scheint. Ich sollte mal zum Arzt. Es ist wirklich ein großes Problem für Norweger genauso wie für Einwanderer. Der Winter in Norwegen, da scheint die Sonne fast gar nicht. Es ist dunkel und trüb. Langer Winter. Der Winter ist lang, so viel ist klar. Viele denken, sie haben einen Vitamin D-Mangel. Vitamin D kann man aber über die Nahrung aufnehmen. Es steckt in Margarine, Butter, Milch und vor allem in fettem Fisch. Aber natürlich wird es auch durch Sonnenlicht gebildet. I think I'm in a culture shock. Ich glaube, ich leide an einem Kulturschock. Bald ist Weihnachten und Neujahr. Die Straßen sind voller Lichter und glücklicher Norweger. Aber das ist nicht mein neues Jahr. My new year is in the spring. Mein Neujahr ist im Frühling. With small flowers mit kleinen Blumen und Vogelzwitschern. I feel alone. Ich fühle mich einsam. I just have Matyar. Ich habe nur Matyar. But he is alone too. Aber er ist auch einsam. Ich vermisse meine alten Freunde. Ich vermisse es, nichts erklären zu müssen. Die einzigen Norweger, die ich treffe, sind Camilla von der Sozialbehörde, mein Norwegischlehrer und die alten Leute in meinem Haus. Otte? Fire Tabletter dagli i en måned. Einen Monat lang 4 Tabletten täglich. Dann wieder zum Arzt. Fastlege. Ja, jeg må spise 4 D-Vitamin-Tabletter. Ich muss 4 Vitamin-D-Tabletten nehmen und Fisch essen. Fisk og jeg trenger sol. Und ich brauche Sonne. مادر یادت اولین باری که توی دانشگاه هم دیگر رو دیدیم و با هم حرف زدیم و مادر Erinnerst du dich an unser erstes Treffen an der Uni? At university. آره ده آبان 1383 بود. Das war am 1. November 2004. Eine Stunde nachdem wir uns verabschiedet haben, wurde ich verhaftet. رفتم خونه و بازداشت شدم. I remember that day too. Every moment. Ich erinnere mich an jeden einzelnen Moment. Wir haben uns auf der Bank im Garten der Uni getroffen. Der Garten war voller Leute, aber ich hatte keinen Blick für sie. Wir waren unser eigenes kleines Universum voll funkelnder Sonnen, Sterne und Monde. You were wearing a light blue denim shirt. Du hast ein hellblaues Jeanshemd getragen. Wir haben geredet und geredet. I enjoyed looking in your eyes. You asked me a lot of questions about politics. Du hast mir viele Fragen über Politik gestellt. Ich habe nur gelächelt. I wanted to kiss you. Ich wollte dich küssen. Am nächsten Tag habe ich auf der Bank auf dich gewartet, aber du bist nicht gekommen. Ich war verletzt und traurig. Nach 2 Wochen habe ich einen Freund nach dir gefragt und der hat mir gesagt, dass du verhaftet worden bist. آره درست همون روز بود. بازداشت شدی و همدیگر رو ندیدیم برای چند وقت؟ 2 سال. Ja, ich wurde verhaftet und wir haben uns dann 2 Jahre nicht gesehen. In der Einzelhaft gibt es nichts. Am Anfang dachte ich an meine Freunde, meine Familie, mein Leben. Aber nach ein paar Tagen Einzelhaft kannst du nicht mehr denken. Du hast keine Vorstellungskraft mehr. Dein Kopf ist leer. سلول 2 در 1.5 متر 1.70 سانتی متر بودش. Meine Zelle war ganz klein. Ich konnte mich nicht mal ausstrecken. نمیشد. کام دراز بکشم حتی روش. Es gab ein kleines Dachfenster. که از اونجا بعضی موقع میتونستم ماهو ببینم. Manchmal konnte ich den Mond sehen. که بهش میگفتم ماه مشبک شده. Ein Mond hinter Gittern. Hallo, wie geht's? Tak, bra. Danke, gut. Und dir? Mir geht's auch gut. Ich habe eine Mail vom Roten Kreuz bekommen, von der Flüchtlingshilfe. Es gibt jemand, der dich kennenlernen will. Was muss ich da machen? Wir füllen ein Anmeldeformular aus und schicken es zum Roten Kreuz Oslo. Die suchen dann nach einem Mädchen, das ungefähr in deinem Alter ist und ähnliche Interessen hat. So lernst du die Sprache und du erfährst mehr über Norwegen und wie die Norweger so sind. Du kannst sie nach allem fragen, was du über Norwegen wissen willst. Ja, da bin ich wieder. Also weiter geht's. Wir sprechen jetzt über Bräuche und Verhalten. Was macht ihr, wenn ihr zum Essen eingeladen seid? In Norge so tar du alltid med en liten gave når du skal på middag. Schokolade, Wein oder Blomster. In Norwegen bringt man immer ein kleines Geschenk mit. Schokolade, Wein oder Blumen. Wenn man ein Geschenk bekommt, ist es üblich, es gleich auszupacken. In anderen Ländern wartet man damit. Aber in Norwegen öffnest du das Geschenk auf der Stelle. Wie ist das in eurem Heimatland? Was bringt man üblicherweise mit? Ich denke mal, Muslimen bringt man keinen Wein mit. Ja, eine Flasche Wasser. Ja, eine Flasche Wasser. Jetzt reden wir darüber, wie man einfache Antworten auf solche Fragen findet. Okay, wir sollen über Bräuche sprechen. Wie ist das in deinem Land? Schokolade. January 14th. 14. Januar. It's 3 in the night. 3 Uhr nachts. I'm looking at you, Madja. Ich schaue dich an, Madja. You are shaking in your sleep. Du zitterst im Schlaf. It woke me up. Deshalb bin ich aufgewacht. Gestern hast du mir das erste Mal von deinem Albtraum erzählt. Es fängt immer damit an, dass eine wütende Puppe auftaucht, die keinen Mund hat. Diesen Traum hatte ich das erste Mal im Gefängnis. Du hast mir von jener Nacht im Gefängnis erzählt, als du deinen Freund schreien hörtest. Du wusstest nicht, warum er geschrien hat. Du hast gewusst, dass die Reihe bald an dir ist. Sie haben dich ins Verhörzimmer gebracht und dich gezwungen, Kot zu essen. Bei diesem Traum bin ich immer aufgewacht. Es war eine lange, schlimme Nacht. Eine von vielen Nächten, in denen gefoltert wurde. In der ersten Woche im Gefängnis habe ich mir geschworen, sie haben mich gezwungen, Scheiße zu essen. In jener Nacht habe ich einen Schwur getan. Wenn ich jemals hier rauskomme, werde ich den Rest meines Lebens für die kämpfen, die noch nicht frei sind. Falls ich dieses Gefängnis überleben werde. Madjar, du sitzt immer nur vor dem Computer. In front of your PC. Your eyes have started hurting. Deine Augen tun dir weh. Always in contact with the pain of Iran. Du befasst dich ständig mit dem Iran, den Gefangenen und ihren Familien. Den Geschichten von Folter, Hinrichtungen, Erniedrigungen. Das Telefon klingelt jeden Tag. Stimmen aus einer verrückten Welt weit weg von Oslo. Manchmal muss ich an die frische Luft, in die Sonne. Dann verlasse ich diese wahnsinnige Welt. Aber du bleibst drin und schreibst und schreibst. Manchmal denke ich, dass dir deine Arbeit wichtiger ist als dein Leben. Sometimes I think your work is more important for you than your life. Ich habe hier ein Mädchen. Jente? Ja? Sie ist 1980 geboren. 31 Jahre alt. Ja, 31 Jahre alt. Sie geht gerne wandern und sie kocht gerne. Norwegisches Essen. Norwegisches und iranisches Essen. Sie interessiert sich für Kultur und sie isst gerne mit Freunden zusammen. Du wirst sie am Dienstag beim Roten Kreuz treffen. Um 7:15. Passt dir das? Ja, ja. Dann hast du eine norwegische Freundin. Die kann dir alles über Norwegen erzählen und ihr könnt Spaß miteinander haben. Wir können Freundinnen sein. Prima. Dann schreibe ich, dass du einverstanden bist, sie zu treffen. Kekse für Shada. Danke. Schönes Wochenende. Gut Helg. Schönes Wochenende. Meine Eltern haben heute Morgen angerufen. My mother and father called this morning. Meine Großmutter war auch da. Was there too. Ich wollte nicht ans Telefon. Ich vermisse sie alle so sehr. I don't want them to hear my crying. Ich will nicht, dass sie mich weinen hören. Rede mit ihnen, sagte Matja. Bale. Sie müssen deine Stimme hören. Salam, Baba, chetori? Hallo Papa, wie geht's? Gut, wie geht es dir? Bestens, alles in Ordnung bei euch? Are you eating milk and fish? Trinkst du Milch, isst du Fisch? Fragt meine Mutter. Are you taking vitamin D? Nimmst du Vitamin D? Fragt mein Vater. I pray to see you again one day. Ich bete, dass ich dich eines Tages wiedersehe, sagt meine Großmutter. Alles in Ordnung, Madja? Ja, danke. Bitte schau auf die Tafel hier. Kannst du die erste Zeile lesen? S-H-I. Und weiter. A-P-F-O. Badi, nesta. R-O-Z-T. Sehr gut. Kannst du diese Zeile lesen? Nein. Er ist sehr weitsichtig. Er braucht eine Lesebrille oder eine Bildschirmbrille, um die Augenmuskeln zu entlasten. Zu viel Arbeit am Computer ist der Grund für diese außergewöhnlich starke Belastung der Augenmuskeln. Du, schönes Haus, schöne Wohnung. Findest du? Danke. Komm rein und setz dich. Willst du einen Kopf Kaffee? Möchtest du einen Kaffee? Nein, danke. Du bist nicht aus Norwegen? Ich bin aus Dänemark und seit 1959 hier. Viele Jahre konnte man hier gut leben, aber dann wurde das Haus verkauft. Und jetzt kommen alle möglichen Leute her. Auf einem Stockwerk wohnen nur Menschen, die dement sind. Hier leben Dänen, Somalis, Pakistaner und Iraner. Es gibt Alkoholiker, Drogenabhängige und geistig behinderte Kinder. Und dann gibt es Alte. Ja, viele alte Leute. Die, die hierher ziehen, Pakistaner, Somalis, haben die Wohnung zugewiesen bekommen. Sie brauchen doch einen Ort, wenn sie sonst nirgendwo unterkommen. Wir Alteingesessenen kennen einander. Wir versuchen es uns gemütlich zu machen. Im Sommer grillen wir zusammen. Es gibt welche, die den Garten pflegen und Blumen pflanzen, damit wir es schön haben hier im Haus. Ich mache Musik. Wirklich? Dann kannst du ja für uns spielen. Ja. My father in his bird shop. Mein Vater in seinem Vogelladen. Er bringt den Papageien bei, am Telefon Hallo zu sagen. Playing guitar makes me sad now. Gitarre spielen macht mich jetzt traurig. We used to play together and it used to make me happy. Mein Vater und ich haben immer zusammen gespielt. Da war ich glücklich. Du spielst, ne? Ja. Schon spielst du vor der Schlange. Das ist Hochzeitsmusik. Das war schön. Kennst du auch norwegische Volksmusik? Ja. Als ich klein war, habe ich daheim gearbeitet. Wir hatten viele Tiere. Pferde, Kühe, Schweine. Arbeitest du hier in Norwegen? Ich bin Journalistin. Journalistin. Ich schreibe für Zeitungen. Ah, du bist eine von den... Wie heißen die? Journalist. Ja. Akkurat, ja. Iran ist ganz anders als Norwegen. Ja, dort ist es nicht so gut. Hier geht es demokratischer zu. Hast du einen Mann? Ja. Gratuliere. Glückwunsch. Du könne komme til min kone og meg. Ihr könnt ja mal meine Frau und mich besuchen. Einfach an der Tür klingeln. Meine Frau kann ein bisschen Englisch. Da könnt ihr reden. This is me singing. Das bin ich. I'm 5 years old. Da bin ich 5 Jahre alt. I'm singing a song about a father and his daughter. Ich singe ein Lied über einen Vater und seine Tochter. I sing, I have a little girl. Ich singe, ich habe eine kleine Tochter. I love her. Ich liebe sie. Every night, jeden Abend singe ich ein Lied für sie and say good night. Und sage gute Nacht. In the morning, she will wake up. Am nächsten Morgen wacht sie auf. Wash her face, wäscht sich das Gesicht, breakfast, frühstückt and go to school with a happy smile. Und geht zur Schule mit einem glücklichen Lächeln. Hört dem Gespräch zu und macht ein Kreuz in eurem Arbeitsbuch. Im Sommer fahre ich gern Fahrrad und ich rudere. Ich mag es, draußen in der Natur zu sein. An Ostern gehe ich oft Skifahren in den Bergen. Das ist super. April 7th, 2011. 7. April 2011. I'm meeting my Norwegian friend today. I'm excited. Heute treffe ich meine norwegische Freundin. Ich bin aufgeregt. Ein Junge in meiner Klasse hat mir gesagt, dass ich mich nicht so freuen soll, weil das ja alles nicht echt ist. Die Leute machen das nur für ihren Lebenslauf, sagte er. Dann vergessen sie deinen Namen gleich wieder. Ich gebe ihr eine Chance, habe ich gesagt. Ich vertraue meiner neuen Freundin. Ja. Ihr trefft euch also zum ersten Mal. Ich heiße Nina. Nina arbeitet ehrenamtlich. Sie wird nicht dafür bezahlt, dich zu treffen. Sie will dich wirklich kennenlernen. Magst du Nina ein bisschen was von dir erzählen? Also, ich lese gerne. Und Filme mag ich. Ich gehe gerne spazieren. Ich mache Musik, iranische Musik. Ich spiele iranische Gitarre. Toll. Mit 9 habe ich angefangen zu spielen. Ich singe gern. Gitarre spiele ich nur ein bisschen. Das wird Spaß machen, dir zuzuhören. Ich kann Gitarre spielen und du kannst singen. Und dann geben wir ein Konzert. I wanted to tell Nina that my father used to sing with me. Ich will Nina erzählen, dass mein Vater immer mit mir gesungen hat. Dass ich weiße und gelbe Blumen mag, die im Winter blühen und die Luft in Teheran mit Zitrusduft erfüllen. That I like driving with my sister. Dass ich gerne mit meiner Schwester Auto fahre und laute Musik höre. Music. Dass ich es liebe, in Großmutters altem Fotoalbum zu blättern. And the feeling of my mother. Und wenn meine Mutter mich tröstet, wenn ich traurig bin. I wanted to tell her I can never go back. Ich will ihr sagen, dass ich nicht in den Iran zurück kann. Iran will not even receive my body after I die. Der Iran würde noch nicht mal meine Leiche zurücknehmen. I wanted to tell Nina all this. Das alles möchte ich Nina erzählen. Madjar, wir müssen Norwegisch sprechen. Die Prüfung ist bald. Wir haben Examen. Exam? Exam. Ja. Examen. Examen. For the vi har examen snart. Okay. Mm. Snack. Snack om været. Sag was, sprich über das Wetter. Das Wetter ist schön. Wir können spazieren. Spazieren gehen. Spazieren gehen jetzt. Kannst du erinnern? Was heißt das auf Norwegisch? Huske. Aha. Kannst du dich erinnern? Als wir nach Norwegen kamen, war es sehr kalt. War veldig kalt. Ja. Ja, ja. Der Norsk, ja. Ja. Ja. Das ist Norwegisch. Ja. Ja. Hopp. Schöp, Schallach, Scher, Schikandi. In Unwanisch. Farzad called us from prison. Farzad hat aus dem Gefängnis angerufen. Er ist Dichter und unser Freund. Er war Lehrer in Kurdistan. Farzad liest Madja ein Gedicht vor. It was night without moon. Es war eine Nacht ohne Mond, stars, ohne Sterne, sky, ohne Himmel. Even without night, da waren nur Mauern. With walls. The man that came into the room told me to blindfold myself. Ein Mann kam in meine Zelle. Ich musste mir die Augen verbinden. Er schleifte mich nach draußen. At that time I hummed a poem. Da habe ich ein Gedicht gemurmelt. God, where am I in the world? Gott, in welcher Welt bin ich? Zum Klang der Peitsche bin ich in eine andere Welt aufgebrochen, wo es das Anliegen der Leute war, australische Eidechsen zu retten. But here, aber hier, oh, mit jedem Peitschenhieb tauchte ich in die Vergangenheit ein, bis zu Genghis Khans Zeiten. Aber der Schmerz nahm kein Ende. Ich bin bewusstlos geworden. Nach einigen Stunden kam ich in die Welt zurück und zum Boden meiner Zelle. Wie ein neugeborenes Kind habe ich geweint. Und wieder kam ein Gedicht zu mir. Ich sah, wie ein Kind geboren wird. Der erste Schrei ist das erste Anzeichen des Lebens. Und morgen werde ich wieder das Klopfen an der Tür hören. Wieder und wieder. Ja, was gibt's? Camilla, ja? Wir haben die Zwischenprüfung gemacht. Tentamen? Ja, ja. Du hast dort Tentamen. Ja. Wie ist es gelaufen? Bestanden. Glückwunsch. War das der Norwegisch-Test 1? Nein, der zweite Test. Ja. Mündlich? Ja. Mündlich? Ui, ja. Ja, fantastisch. Das ist ja fantastisch. Ja. It's late. Es ist spät. Ich sehe die Sterne am Himmel und denke an Farzad. Kurz nachdem er uns aus dem Gefängnis angerufen hatte, wurde er hingerichtet. Ich frage mich, ob die Puppe ohne Mund dich heute Nacht wieder besuchen wird, Matja. You're sleeping peacefully now. Du schläfst jetzt ganz friedlich. Gestern Nacht schauten wir die Sterne an. Der Himmel ist derselbe, hast du gesagt. Derselbe Mond und dieselben Sterne, die ich durch das winzige Fenster meiner Zelle gesehen habe. Sie sind dieselben, aber sie sehen anders aus. I can see my favorite stars in the sky. The moon is almost full. Ich sehe meine Lieblingssterne am Himmel. Bald ist Vollmond. Ein kleines Stück vom Himmel. Ein Feature von Shada Jahan Bin und Ricke Hutt. Es sprachen Camilla Rentschke, Jean-Paul Beck, Isis Krüger, Bruno Winzen, Ilse Strambowski, Ernst August Scheppmann und Christina Pucciata. Ton und Technik Daniel Dietmann und Hanna Steger. Adaption und Regie Karin Hutzler. Redaktion Sabine Küchler. Produktion Norwegischer Rundfunk 2011, Deutschlandfunk 2013.